Berlin ist ein Sammelbecken für unterschiedlichste Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Nach Schätzungen sollen um die 300 in der Hauptstadt aktiv sein. Zum einen die Weltreligionen, zum anderen viele kleine Gruppierungen wie Quäker, christliche Wissenschaft, Aleviten oder Bahai. Neben dieser bunten Palette fühlt sich zugleich ein Viertel der Berliner keiner Glaubensrichtung zugehörig. Und oft wissen die Anhänger einer Religion kaum etwas von anderen Glaubensgemeinschaften. Mit der langen Nacht der Religionen soll das anders werden. In Berlin werden dazu am kommenden Samstag viele Gotteshäuser wieder ihre Türen öffnen. Zum vierten Mal seit 2012. Sandra Stalinski gibt uns vorab Einblicke in die religiöse Vielfalt der Stadt. Am Beispiel einer Bahai-Gemeinde. Gott ist der Allherrliche, singen die Mitglieder der Bahai-Gemeinde in Berlin-Kreuzberg. Treffpunkt ist wie jeden Mittwoch das Wohnzimmer der Familie Blom in der Urbanstraße. Etwa 15 Leute sind gekommen, um gemeinsam zu beten, zu singen und sich auszutauschen. Auf dem Tisch verstreut liegen die Bücher mit Gebetstexten und religiösen Schriften. Wir machen eine Andacht, so ähnlich wie es Bahai überall auf der Welt machen. Das heißt, wir bieten die Bahai-Schriften an. Das sind geistige, auch sachliche Texte vom Stifter der Bahá'í-Religion, Bahá'u'lláh, aber auch Gebete, die von ihm als Antwort gekommen sind auf bestimmte Fragen. Jeder ist eingeladen, darin zu lesen, davon etwas zu rezitieren, vielleicht auch einen Anlass zu nennen, an wen man gerade denkt oder zu welcher Gelegenheit man gerade ein Gebet sprechen möchte. Sagt Alexander Blom, Familienvater und Gastgeber der Andachten in Kreuzberg. O Gott, behüte diese Kinder und hilf ihnen gnädiglich, dass sie erzogen. Es gibt keinen Gott außer dir. Erleuchte, o mein Herr, das Antlitz deiner Diener, auf das sie dich schauen. Und reinige ihr Herz, damit sie dich verändern. Die Geschichte der Bahá'í-Religion beginnt im 19. Jahrhundert, im damaligen Persien, dem heutigen Iran. Ein Mann, der sich der Bab nennt, provoziert vor rund 150 Jahren die islamische Obrigkeit, indem er sich für Frauenrechte und gesellschaftliche Gleichheit einsetzt. Er sieht sich als Wegbereiter eines neuen Zeitalters und spricht von einem Boten Gottes, der bald kommen und die Menschen zum Weltfrieden führen werde. Wegen seines Bruchs mit dem Islam werden er und seine Anhänger schon bald verfolgt und hingerichtet. Einer der wichtigsten Wortführer unter den Anhängern des Bab ist Bahá'u'lláh, der spätere Religionsstifter der Bahai. Auch er wird verfolgt, zunächst eingesperrt und später verbannt. Weil er der Sohn eines adeligen Staatsministers ist, schreckt man aber davor zurück, ihn ebenfalls zu töten. In den Jahren der Gefangenschaft und der Verbannung, so der Glaube der Bahai, offenbart sich ihm Gott mehrfach. Bahá'u'lláh erklärt daraufhin, er sei der vom Bab angekündigte Bote. Im Laufe seines Lebens verfasst er rund 100 religiöse Schriften, die den Bahai heute als Grundlage ihres Glaubens dienen. Eine Besonderheit der Bahá'í-Religion, sie akzeptiert alle anderen Religionen, hält sie für wahr und nimmt sie sogar in sich auf. Bahá'í glauben, dass alle Religionen aufeinander aufbauen. Sie nennen das Prinzip der fortschreitenden Gottesoffenbarung. Die einzelnen Religionsstifter wie Moses, Buddha, Jesus oder Mohammed sehen sie als jeweilige sogenannte Manifestationen Gottes in der Geschichte. Also als Propheten, die den Menschen in ihrer jeweiligen Zeit und Kultur in einer für sie verständlichen Weise von Gott gepredigt haben. Wenn Jesus sich den Menschen damals erklärt hat, indem er seine Beziehung zu Gott als Vater und Sohn bezeichnet hat, dann war das, was für die Menschen damals wahrscheinlich das höchste der Gefühle war, überhaupt anzunehmen. Mohammed hat dann eine Trennung gemacht und hat Jesus ja akzeptiert, hat aber gesagt, es gibt Gott, den können wir nicht erkennen und ich bin sein Prophet. Und mit der Bahá'í-Religion wird es eben noch komplexer. Da wird gesagt, es gibt Gott und es gibt viele Manifestationen, die Gott in einem göttlichen Plan immer wieder als göttliche Lehrer zu den Menschen schickt. Weltweit gibt es laut eigenen Angaben etwa 7 Millionen Anhänger der Bahá'í-Religion. In Berlin leben etwa 250 von ihnen. Während die Gruppierung im Iran noch heute verfolgt wird, fühlen sie sich in Berlin willkommen und akzeptiert. Als eine der vielen kleinen Religionsgemeinschaften in der Hauptstadt. Berlin ist von der Größe her natürlich die Stadt, die in Deutschland am meisten verschiedene Religionsgemeinschaften hat. Ich habe bei verschiedenen Untersuchungen 360 namhaft machen können. Ich würde aber diese Zahl auch ein kleines bisschen relativieren, weil von denen sind vielleicht 60 bis 80 in der Öffentlichkeit aktiv und die anderen sind zwar namentlich bekannt, aber viele dieser Gruppen sind auch nur sehr kurzlebig und zerfallen dann wieder. Die größte Gruppe sind mit fast 20% der Bevölkerung die Protestanten, sagt Hartmut Zinser, Religionswissenschaftler von der Freien Universität Berlin. Eine der kleinsten Gruppierungen dürften beispielsweise die afghanischen Hindus mit etwa 30 Gläubigen sein. Daneben gibt es zahlreiche Zen-Gruppen und neue religiöse oder esoterische Bewegungen. Die Toleranz gegenüber unterschiedlichsten Religionen sei in einer Großstadt wie Berlin verhältnismäßig groß, sagt Zinser. Die Menschen selber ordnen sich auch so eindeutig nicht zu, sondern gehen meinetwegen zu Ostern in einen evangelischen Gottesdienst, zu Pfingsten in einen katholischen. Dazwischen gehen sie zu einem schamanistischen Seance und am nächsten Wochenende gehen sie zu einer Tarotkarteneinführung oder auch mal an einem Freitag zu einem Sufi-Gottesdienst. Und ich würde deswegen sagen, wir haben nicht nur eine riesengroße Vielzahl von Religionen, sondern die Menschen selber sind plurireligiös. Dass in Berlin so viele unterschiedliche Gruppierungen existieren können, hat zum einen mit den vielen Zugewanderten zu tun, die ihre jeweiligen Religionen mitgebracht haben. Zum anderen, sagt Zinser, suchen viele Menschen in der Großstadt nach Orientierung. Es ist ganz klar, dass die Urbanisierung solche Bedürfnisse verstärkt. Denn auf dem Dorf oder auch in Kleinstädten gibt es ja doch traditionelle Bahnungen, nenne ich es mal. Und die Nachbarn erwarten dies und jenes und man wird darin auch bestärkt. Während in der Großstadt haben wir eben Anonymität. Wir haben rastlose Veränderungen der beruflichen Anforderungen, des Berufsbildes. Und insofern entsteht ein größeres Orientierungsbedürfnis. Und natürlich ist das in der Großstadt verstärkt. Auch in die Bahai-Gemeinde in Kreuzberg kommen Menschen, die nach Antworten für ihr Leben suchen. Willkommen sind alle, egal ob sie Bahai sind oder nicht. Drei Italiener beispielsweise sind hier, weil ein Freund ihnen die Treffen empfohlen hat. I am Luca and I'm 21. I'm here in Berlin to study German. I don't believe in God, but I'm always looking for the truth. Luca, 21, ist in Berlin, um Deutsch zu lernen. Er glaubt nicht an Gott, ist aber auf der Suche nach der Wahrheit, wie er sagt, und interessiert sich deshalb immer für neue Sichtweisen. Bis vor einem Jahr war er katholisch. Jetzt schaut er sich um, ob er in anderen Religionen, wie der Bahai-Religion, Antworten findet. Andere der Anwesenden kommen aus der Türkei, Nicaragua, Kamerun, den USA, Hamburg oder Berlin. Manche sind schon von ihren Eltern als Bahai erzogen worden, andere sind durch Bekannte auf die Religion gestoßen und konvertiert. Viele von ihnen, weil sie das wichtigste Prinzip der Bahai-Religion, nämlich die Einheit aller Religionen, überzeugt hat und sie es im Alltag leben wollen. Ich komme hierher, weil es ein Ort für mich der geistigen Erfrischung, der geistigen Besinnung und zweitens, weil ich hier natürlich Menschen kennenlerne, verschiedene Religionen auch und weil das, was auf dem Papier steht, speziell in der Bahai-Religion, nämlich die Einheit aller Religionen, ich hier im Praktischen wirklich ausleben kann.